Außerdem steht fest, dass die Richter unmittelbar vor dem Eide den Jesuitenrektor darauf aufmerksam machten, der päpstliche Nuntius habe ihm den Eid widerraten. Allein der Jesuit ließ ihn durch seinen Untergebenen doch schwören. Ferner tritt bei und nach der Eidesleistung eine echt jesuitische Durchtriebenheit und eine allgemein römisch-ultramontane Heuchelei zutage. Als nämlich das Thorner Richterkollegium den Jesuiten mit seinen 6 Eideshelfern zum Schwören vor sich sah, wies es darauf hin, dass nach kanonischem Rechte Geistliche an einem Todesurteile nicht mitwirken dürften. Der zu leistende Eid sei aber eine solche Mitwirkung. Der Jesuitenrektor erwiderte, er kenne das Verbot, allein hier treffe es nicht zu, denn der Jesuit, den er zur Eidesleistung bestimmt habe, sei Laienbruder, das heißt nicht Geistlicher. Nach dem Eide, der Rat und Schwert für die 9 Unglücklichen zur Folge hatte, baten die Jesuiten unter Tränen um Gnade für die Verurteilten. Sie übernahmen damit eine echte und rechte Inquisitionsheuchelei, die das Papsttum seit Jahrhunderten betrieb, um äußerlich das schöne Wort aufrechterhalten zu können, die Kirche dürstet nicht nach Blut. Über die Thorner jesuitische Schandtat vergleicht Jacobi das Thorner Blutgericht 1724, Halle 1896. Das ist unüberbietbarer Hass im Großen. Ein persönliches Erlebnis mag zeigen, wie kleinlich dieser Ketzerhass auch sich äußern kann. Als ich im Jahre 1889 in Exaten als Schriftsteller stationiert war, wurde bei Tische die Geschichte des deutschen Volkes von Johannes Jansen vorgelesen. In der Erholung kam im Anschluss an die Tischlesung einmal die Rede darauf, ob man lutherisch oder lutherisch ausspreche. Ich glaubte, die Ansicht vertreten zu sollen, sie ist falsch. Die Aussprache lutherisch drücke besondere Verachtung aus, während das bei lutherisch nicht der Fall sei. Dementsprechend bat ich den Präfektus Lectionis ad Mensam, den Jesuiten Spillmann, damals Hauptleiter der Zeitschrift Katholische Missionen und in Deutschland sehr gelesener Jugendschriftsteller, er möge bei der Tischlesung die verächtliche Aussprache lutherisch ausmerzen. Da ob allgemeine Entrüstung. Je verächtlicher man dieses Wort ausspreche, umso besser. Und so oft von da an ein Vorleser lutherisch las, erklang das Repetat des Jesuiten Spillmann besonders scharf. Das verächtliche, lutherisch, sollte den jungen Scholastikern, sie lasen vor, eingehämmert werden. Der Geist des Ordens. Einige allgemeine Wesenszüge. Der Jesuitenorden rühmt sich, als Gesellschaft Jesu den Geist Jesu Christi in ganz besonderer Weise zu besitzen. Das Gegenteil ist der Fall. Wer die Ordenssatzungen aufmerksam liest, dem fällt zunächst auf, wie sehr in ihnen Wertschätzung des Reichtums, des Adels, der hervorragenden Stellung, kurz des vom weltlichen Standpunkte aus Begehrenswerten und Begehrten hervortritt, während Christus gerade zu solchen Auffassungen im schärfsten Gegensatze steht und das Niedrige, das Arme, das Kleine, das Geringe, das Verachtete als seine Sphäre bezeichnet. Da ich den Hochmut des Ordens, seine Sucht nach Ehre und Reichtum und ähnliche wichtige Punkte in eigenem Abschnitte behandeln werde, so hebe ich hier zur Kennzeichnung des Widerstreites zwischen Gesellschaft Jesu und Jesus nur weniges aus den Satzungen hervor. Bei der Personenauswahl für die Stelle des Ordensgenerals, also des Mannes, der als Haupt der Gesellschaft Jesu am meisten Jesu ähnlich sein soll, kommen als Eigenschaften auch in Betracht Geburtsadel, Reichtümer, die er in der Welt hatte, Ehre und Ähnliches. Als Gründe, weshalb jemand zur Profession von 3 Gelübden zugelassen wird, gelten gleichfalls Adel und Reichtümer. Sie sind zwar nicht in den Konstitutionen ausdrücklich genannt, allein die beiden Erläuterer der Satzungen, denen ich ihre intimere Kenntnis verdanke, mein Novizenmeister, der Jesuit Meschler, und mein Instruktor während des Tertiats, der Jesuit Oswald, führten an den betreffenden Stellen ihrer Instruktionen diese Gründe stets an. vornehmen Frauen gewähren, wie wir sehen werden, die Satzungen gegenüber Nicht-Vornehmen eine Ausnahmestellung. Ganz allgemein endlich tritt der intensiv weltlich kluge Geist natürlich in salbungsvoll religiöser Form in den Worten hervor: Vor allem bewahre man das Wohlgefallen des apostolischen Stuhles, dann der weltlichen Fürsten und Großen und der Männer von hervorragendem Ansehen, deren Gunst oder Missgunst viel dazu beiträgt, dass für den göttlichen Dienst und für das Heil der Seelen die Bahn offen steht oder verschlossen ist. Den Geist Jesu Christi atmen solche Vorschriften gerade nicht. Wie dieser weltlich hochmütige und eigennützige Sinn das Wirken des Ordens beeinflusst, haben wir schon bei Schilderung seiner pädagogischen Tätigkeiten gesehen. Prunkvolle Bauten und Schaustellungen, Bevorzugung des Adels, geringschätzige Behandlung armer Schüler. In noch ausgeprägterer Form werden wir ihm auf anderen Gebieten des weiten jesuitischen Arbeitsfeldes begegnen. Er macht sich so fühlbar, dass er jedem auffällt, der mit Jesuiten in nähere Berührung kommt. Ein Wort des ersten Kardinalerzbischofs von Westminster, Niklaus Weismann, des Verfassers des vielgelesenen Buches Fabiola, mag hier statt vieler Zeugnisse seine Stelle finden. In einem vertraulichen Briefe an seinen Freund, den Oratorianer Pater William Faber, vom 27. Oktober 1852 schreibt Weismann: Die Jesuiten haben eine herrliche Kirche, ein großes Haus, verschiedene Priester. Kaum hatte ich in London festen Fuß gefasst, als ich ihren Oberen bat, hier eine regelrechte Niederlassung zu gründen mit 10 oder 12 Patres. Auch bat ich um Missionare für Exerzitien. Ich erhielt zur Antwort, dass Personenmangel es unmöglich mache. So haben wir unter ihrer Leitung nur eine Kirche, die durch ihren Glanz den Reichtum von 2 Pfarreien an sich lockt und verbraucht. Aber sie, die Kirche, hat keine Schulen und trägt nichts bei zur Erziehung der Armen, die an ihren Türen wohnen. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich hüte mich. Purcell, Life of Cardinal Manning, London 1859, Band 2, Seite 3.